Heinrich eilt nach Unteritalien, wo er seine Gemahlin Konstanze, unterstützt von seinem besten Ministerialen Konrad von Oslingen, zurückgelassen. Hier entdeckt er eine fürchterliche Verschwörung. Er, seine Ministerialen, überhaupt alle Deutsche sollen ermordet werden. Der Kaiser fühlt dunkle Kräfte, die Kurie, die Lombarden im Bund. Steht auch die Kaiserin zu den Rebellen? Ihre Gefangenschaft hat sie, die keine Freundin der Deutschen ist, ihm entfremdet. Aber der Kaiser zaudert nicht lange. Er handelt. Nicht mehr gütig, brutal. Er will die normannischen Schlangen nicht mehr besänftigen, er will sie zertreten. Der Aufstand ist rasch durch einen Sieg bei Catania niedergeworfen. Nun zeigt der harte Hohenstaufer, dass er berechnend grausam strafen kann. Martervolle Hinrichtungen geschehen im Lande. Der Burgherr von St. Giovanni aber, der seine Hoffnungen auf die Krone gerichtet und Konstanze nach gelungener Ermordung des Kaisers heimführen wollte, wird jetzt in fürchterlicher Weise gekrönt. Der Hohenstaufel lässt ihm eine glühende Krone aufs Haupt nageln. Die Sizilianer sind endgültig gebrochen. Heinrich kann sich seinen stolzesten Plänen zuwenden, er will die Herrschaft über die Welt. Schon ist der wilde Löwenherz sein Vasall. Der soll ihm nun Heeresfolge leisten, auch Frankreich zur Lehenspflicht zu zwingen. Vorher aber wird der Kaiser durch einen Kreuzzug der Welt beweisen, dass er ihr Herr ist. Schon müssen ihm die Almohadenherrscher in Nordafrika den Tribut bezahlen, den die Normannenkönige von ihnen erhielten. Schon muss Alexius, der Kaiser von Byzanz, 5000 Pfund Gold Tribut zahlen. Schon bitten die Könige von Zypern und Armenien, aus seinen Händen die Belehnung mit ihren Ländern empfangen zu dürfen. Der Kern des kaiserlichen Kreuzheeres sind von ihm selbst bezahlte Söldner. Um sie reiht sich ein Heer, das die Stärke von 60.000 Rittern erreicht. Leichter als früher wird der Sieg zu erringen sein, denn 1193 ist der große Saladin gestorben. Auf sicherer Flotte ohne Verluste unterwegs wird das deutsche Heer nach dem Morgenlande gehen. Schon stechen die ersten Transporte in See. Der treue Konrad führt das Kommando für den Kaiser, der erst nachkommen wird. Da bricht über unser Volk ein Unglück herein, ähnlich wie 983 und 1056, aber verhängnisvoller, weil in einem Augenblick größter Entscheidungen, größten Einsatzes der Kräfte. Von diesem Unglück hat sich Deutschland im Mittelalter nicht mehr erholen können. Der Kaiser stirbt. Auf einer wilden Jagd, wie er sie wohl zur Entspannung von seinen Sorgen und Plänen so sehr liebt, holt er sich die fürchterliche Erkältung oder tödliche Malaria-Infektion, der er nicht zu widerstehen vermag. Am 28. September 1197 ist Heinrich, noch nicht 32 Jahre alt, verschieden. Mit ihm versiegt die letzte Kraft des deutschen Königtums, weil alsbald verheerender Bürgerkrieg ausbricht. Der bereits als König anerkannte Erbe ist noch nicht 3 Jahre alt und seine Mutter ist eine deutschfeindliche Sizilianerin. Was soll aus so verwaistem Reiche werden? Der Kölner Erzbischof Adolf leitet aus Geldgier und territorialer Begehrlichkeit gegen die allein zur Herrschaft berechtigten Hohenstaufen ein Gegenkönigtum ein, das den Bürgerkrieg entfesselt. Ein großer Teil der deutschen Fürsten erhebt zum Mühlhausen in Thüringen den liebenswürdigen Philipp von Schwaben, 1198 bis 1208, des Rosbarts jüngsten Sohn, zum Kaiser. In dieser Erhebung zum Kaiser lebt noch das Selbstbewusstsein der großen Zeit Heinrichs des VI., der bemüht war, die dauernde Verbindung des deutschen Königstums mit der Kaiserkrone zu erkämpfen, wodurch schließlich die päpstliche Krönung zu genau derselben Formalität herabgedrückt worden wäre wie die des Kölners für den deutschen König. An dem unmündigen Friedrich festzuhalten, denkt niemand mehr, da die Machenschaften des Kölner Erzbischofs die Lage als zu gefährlich erscheinen lassen. Dieser hat, nachdem der Herzog von Sachsen, Richard Löwenherz und Berthold von Zähringen die Krone abgelehnt, den gewissenlosen Otto, Heinrichs des Löwen jüngsten Sohn, zum Gegenkönig gewonnen. Als Otto IV. Von 1198 bis 1214 wird er von den Welfen und den niederrheinischen Fürsten zum König erhoben. Zwischen den beiden Königen und Parteien aber bricht ein durch seine Verwüstungen und Plünderungen furchtbarer Bürgerkrieg aus, bei dem wieder, wie in der unglücklichen Salierzeit, die Kurie ihre Hand im Spiel hat, um die Zerrissenheit des Reiches zur Überordnung des Papsttums über das Kaisertum zu nützen. Lothar von Segni, der Papst Innozenz III., ist dabei der bedeutendste Staatsmann des mittelalterlichen Papsttums. Kaiser Heinrich hat mit seiner Macht bereits von Hamburg bis Palermo den Kirchenstaat wie mit ähernen Klammern umschlossen. Nun steigt die Kurie zur Weltbeherrschung auf. Im Norden hält der Papst das deutsche Königtum durch den Bürgerkrieg in Ohnmacht. Im Süden muss sich Heinrichs Witwe Konstanze, die sich als Vormund des jungen Friedrich gegen die deutschen Ministerialen nur mühsam durchsetzen kann, auf sein Wohlwollen stützen. Heinrichs Tod war ein Schlag für die Deutschen. Die Kaiserin weist die Ministerialen aus dem Sizilianischen Reiche aus. In Mittelitalien wird die deutsche Herrschaft vielfach abgeschüttelt. Die lombardischen Städte sind deutschfeindlich, der Kirchenstaat aber dehnt sich auf Kosten des Reiches um ganze Grafschaften und Herzogtümer aus und nennt dies verschämt Rekuperationen, das heißt Wiedererwerbungen. Die Kaiserin hat den jungen Friedrich nach Palermo gebracht, um ihn hier zu einem echten Sizilianer erziehen zu lassen. Als sie dann sehr rasch, 1198, stirbt, tritt aufgrund ihrer letztwilligen Verfügung der Papst als Vormund des erst vierjährigen Friedrich auf. So bekämpft Innozenz mit der ganzen Gewandtheit der kurialen Politik in Deutschland den Hohenstaufen Philipp, in Sizilien aber ist er der Vormund des Hohenstaufen Friedrich, der auch gekrönter deutscher König ist. Der Welfe Otto bemüht sich um die Unterstützung des Papstes. In der schmählichsten Weise ist er bereit, sich in allem der Kurie zu fügen. Er erkennt eidlich die italienischen Ansprüche des Papstes an und verzichtet auf das Spolienrecht. Innozenz selber will Schiedsrichter über die streitenden Parteien sein, um das Königtum von der Kurie abhängig zu machen. In zwei stattlichen Reichsversammlungen zu Speyer und Hall erhebt die Hohenstaufenpartei Protest gegen die Einmischung des Papstes in das Recht des Reiches. Noch einmal erheben die Träger des ottonischen Systems, es ist das letzte Mal vor seinem Versinken, ihre Stimme. Als Innozenz die Ablehnung seines Schiedsrichterstrebens durch die Hohenstaufen erkennt, erklärt er sich für Otto, der als gewissenloser Pfaffenkönig zu Neuss 1201 seine mündlichen Zugeständnisse für den Papst auch urkundlich festlegt. Der Hohenstaufe Philipp aber wird gebannt. Für Otto erklären sich der Böhme, der Thüringer Landgraf und gegen die Überlassung von Nordalbingien und Slawien auch der Dänenkönig. Fremde Mächte greifen in die Geschicke Deutschlands ein. England ist für den Welfen, der bedrängte Hohenstaufe muss sich mit dem französischen König anknüpfen. So kann der welfische Freibeuter, unterstützt von der Selbstsucht geistlicher und weltlicher Fürsten, das Reich ins Elend reißen. Mitten in diesen Wirren, wo nicht die sanften und guten Eigenschaften, sondern die größere Brutalität, List und Gewissenlosigkeit entscheiden, sehen wir das rührende Königspaar Philipp und Irene.